Abschnitt 11 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel: Glückliche Menschen. Es war 7 Uhr abends. Das Orchester bei Berns spielte den Hochzeitsmarsch aus dem Sommernachtstraum, und bei dessen festlich stimmenden Klängen hält Olle Montanus seinen Einzug ins Rote Zimmer, wo noch keiner von den Mitgliedern angelangt ist. Heute sieht Olle stattlich aus. Er hat einen hohen Hut auf, den er seit der Konfirmation nicht besessen hat. Er hat neue Kleider, heile Stiefel an, ist gebadet, frisch rasiert, hat sich die Haare brennen lassen, als ob er zu seiner Hochzeit ginge. Eine schwere Kette aus Messing hängt an der Weste und eine deutliche Erhöhung der linken Westentasche ist zu sehen. Ein sonniges Lächeln ruht auf seinem Gesicht und er sieht so gut aus, als wolle er der ganzen Welt mit einem kleinen Vorschuss helfen. Er legt seinen sonst so vorsichtig zugeknöpften Überrock ab und setzt sich mitten aufs Sofa im Hintergrund, schlägt den Rock auf und zieht an der weißen Hemdbrust, dass die mit einem Knips sich wie ein Gewölbe hebt, und wenn er sich bewegt, knistert das Futter der Hosen und der Weste. Das scheint ihm großes Vergnügen zu machen. Ebenso groß ist es, wenn er den Stiefel am Sofafuß knarren lässt. Er zieht seine Uhr, seine alte liebe Rübe, die ein Jahr und einen Fristmonat beim Pfandleiher gewesen ist. Und die beiden Freunde scheinen sich alle beide über die Freiheit zu freuen. Was ist diesem armen Menschen geschehen, dass er so unaussprechlich glücklich aussieht? Wir wissen, dass er nichts in der Lotterie gewonnen, nichts geerbt, keine ehrenvolle Anerkennung erreicht, nicht das liebliche Glück, das über alle Beschreibung geht, sich errungen hat. Was war dann geschehen? Ganz einfach, er hatte Arbeit erhalten. Und dann kommt Selene, Samtjacke, Lackschuhe, Plaid und Reisefernglas am Riemen. Rohrstock, gelbseidenes Halstuch, fleischrote Handschuhe, Blume im Knopfloch. Ruhig und zufrieden wie immer. Nicht eine Spur von den erschütternden Eindrücken, denen er in den letzten Tagen ausgesetzt war, ist auf seinem magern, intelligenten Gesicht zu sehen. Selene wird von Renjelm begleitet, der stiller als gewöhnlich ist, denn er weiß, dass er sich von einem Freund und Beschützer trennen muss. »Na, Selene«, sagt Olle, »jetzt bist du glücklich, nicht wahr?« »Glücklich? Was ist das für ein Geschwätz? Ich habe eine Arbeit verkauft, die erste in 5 Jahren. Ist das etwa zu viel?« »Aber du hast doch die Zeitungen gelesen. Du hast einen Namen.« »Ach, darum kümmere ich mich nicht. Du musst nicht glauben, dass mir an solchen Kleinigkeiten was gelegen ist. Ich weiß genau, wie weit ich noch habe, ehe ich was bin. In 10 Jahren, Olle, wollen wir davon sprechen.« Olle glaubt die eine Hälfte und glaubt die andere Hälfte nicht. Und er knipst mit der Hemdbrust und knistert mit dem Futter, so dass Selene aufmerksam wird und in die Worte ausbricht. »Ei, Kreuz, was bist du fein! Findest du? Aber du siehst ja wie ein Löwe aus!« Und Selene peitscht seine Lackschuhe mit dem Rohrstock, beriecht schüchtern die Blume im Knopfloch und sieht so gleichgültig aus. Olle aber zieht seine Uhr, um nachzusehen, ob Lundell nicht bald kommen wird. Und da muss Selene sein Fernglas nehmen, um nachzusehen, ob er nicht vielleicht auf den Galerien ist. Darauf darf Olle mit der Hand über die Samtjacke streichen, um zu fühlen, wie weich sie ist. Denn Selene versichert, es sei ein ungewöhnlich guter Samt für den Preis. Und da muss Olle fragen, was er kostet. Und das weiß Selene, der seinerseits Olles Manschettenknöpfe bewundert, die aus Muscheln gemacht sind. Dann erscheint Lundell, der bei dem großen Schmaus auch einen Knochen bekommen, denn er soll für geringen Preis das Altarbild in der Kirche von Trescola malen. Das hat aber keinen sichtbaren Einfluss auf seinen äußeren Menschen gehabt, wenn nicht den, dass seine fetten Backen und sein strahlendes Gesicht eine bessere Diät andeuten. Mit ihm kommt Falk, ernst, aber froh, im Namen der ganzen Welt aufrichtig erfreut, dass dem Verdienst Gerechtigkeit geworden. »Ich gratuliere dir, Selene, aber es war nicht mehr als billig.« »Das findet Selene auch. Ich habe 5 Jahre ebenso gut gemalt, und man hat gegrinst, man grinste ja noch vorgestern, aber jetzt, pfui, solche Menschen! Sieh, diesen Brief habe ich von dem Idioten, dem Professor in Karl IX. Bekommen.« »Große Augen und scharfe Augen, denn den Unterdrücker will man sich aus der Nähe ansehen.« ihn wenigstens auf dem Papier, auf das er seinen Namen geschrieben, in den Händen haben und misshandeln. Mein bester Herr Selen, hört nur! Ich heiße Sie unter uns willkommen. Die Kanaille ist bange. Ich habe Ihr Talent immer hoch geschätzt. So ein Heuchler! Den Wisch zerreißen und seine Dummheit vergessen. Und dann fordert Selen zum Trinken auf. Und er trinkt Falk zu und hofft, er wird bald auch durch seine Feder was von sich hören lassen. Und Falk wird verlegen und errötet und verspricht zu kommen, wenn die Zeit vollendet ist. Aber seine Studienzeit werde lange dauern und er bittet seine Freunde, nicht müde zu werden, wenn er auf sich warten lasse. Und er dankt Selen für seine gute Freundschaft, in der er gelernt habe, wie man Geduld übt und Entsagung trägt. Und Selen bittet, man solle nicht Unsinn schwatzen. Was sei es für eine Kunst zu leiden, wenn einem keine andere Wahl bleibt? Und was sei Merkwürdiges daran, wenn man entsagt, wo man nichts bekommt? Olle aber lächelt so gut und die Hemdbrust schwillt so vor Freude, dass die roten Tragbänder zu sehen sind. Und er dringt Lundell zu und bittet ihn, sich Selen zum Vorbild zu nehmen, damit er für die ägyptischen Fleischstöpfe nicht das gelobte Land vergesse. Denn er habe Talent, das habe Olle gesehen, nämlich wenn er sich selbst und seine eigenen Gedanken male. Wenn er aber heuchle und fremde Gedanken male, dann werde er schlechter als andere. Darum solle er das Kirchenbild als ein Geschäft auffassen, durch das er in den Stand gesetzt werde, fortan nach seinem eigenen Kopf und Herzen zu malen. Falk will die Gelegenheit ergreifen und hören, wie Olle über sich und seine Kunst denkt, was ihm schon lange ein Rätsel gewesen, als Überg ins rote Zimmer eintritt. Sofort ist man dabei, ihn mit Einladung zu bestürmen, denn man hatte ihn während der heißen Tage vergessen und wollte ihm nun zeigen, dass das nicht aus egoistischen Gründen geschehen sei. Olle aber sucht in seiner rechten Westentasche. Und mit einer Geste, die niemand sehen soll, steckt er Überg einen zusammengerollten Papierschein in die Rocktasche. Und dieser versteht, denn er antwortet mit einem dankbaren Blick. Überg trinkt Selen zu und meint, man könne einerseits sagen, was er bereits gesagt habe. Selen habe sein Glück gemacht. Andererseits wieder könne man sagen, es sei nicht der Fall. Selen sei nicht entwickelt genug, er brauche noch viele Jahre. Denn die Kunst sei lang, das wisse Überg selbst. Er, Überg, habe entschieden Pech gehabt, darum könne er nicht in den Verdacht kommen, einen zu beneiden, der bereits so anerkannt sei wie Selen. Der Neid, der aus Übergs Äußerung hervorlugte, wehte ein leichtes Gewölk über den sonnigen Himmel. Es war aber bloß ein Augenblick, denn alle wussten, die Bitterkeit eines langen, verlorenen Lebens entschuldige den Neid. Mit umso freudigeren Gefühlen überreichte Überg Falk gönnerhaft eine kleine, frisch gedruckte Schrift, auf deren Umschlag dieser mit Bestürzung das schwarze Bild von Ulrike Eleonore sah. Überg erklärte, er habe die Bestellung auf den Tag ausgeführt. Smith habe mit größter Ruhe Falks Weigerung hingenommen und sei jetzt im Begriff, Falks Gedichte zu drucken. Die Gasflammen verloren für Falks Augen ihr Licht. Und er versank in tiefe Gedanken, weil sein Herz zu voll war, um sich Luft zu machen. Seine Gedichte sollten gedruckt werden, und Smith wollte die teure Arbeit bezahlen. Es musste also was an ihnen dran sein. Das war genug zum Nachdenken für einen Abend. Schnell flohen die Stunden des Abends für die Glücklichen. Die Musik verstummte und die Gasflammen fingen an zu erlöschen. Man musste gehen. Sich aber zu trennen, dazu war es noch zu früh. Und so promenierte man an den Kais entlang in endlosen Gesprächen und philosophischen Erörterungen, bis man müde und durstig wurde. Da erbot sich Lundell, die Gesellschaft zu Marie zu führen, bei der sie Bier bekommen könnten. Sie wandern also nordwärts und kommen in eine Gasse, die auf einen Bretterzaun mündet. Der hegt ein Tabaksfeld ein, das ans freie Feld grenzt. Dort stehen sie nun vor einem zweistöckigen Haus aus Backsteinen, dessen Giebel nach der Straße liegt. Über der Tür grinsten zwei in die Mauer eingesetzte Köpfe aus Sandstein, deren Ohr und Kinn sich in Blatt- und Schneckenformen auflösten. Zwischen ihnen saßen ein Schwert und ein Beil. Es war die alte Scharfrichterwohnung. Lundell, der mit der Lokalität bekannt zu sein schien, gab ein Signal vor einem Fenster zu ebener Erde. Das Rouleau wurde aufgezogen, eine Scheibe geöffnet und ein Frauenkopf guckte heraus und fragte, ob es Albert sei. Als Lundell sich zu diesem, seinem Nom de Guerre, bekannte, öffnete das Mädchen die Tür und ließ die Gesellschaft ein, gegen das Versprechen leise zu sein. Da das gern gegeben wurde, befand sich das rote Zimmer bald im Haus und wurde Marie unter rasch angenommenen Namen vorgestellt. Die Kammer war nicht groß, sie war früher Küche gewesen und der Herd stand noch da. Das Möblement bildete eine Kommode, wie sie Dienstmädchen zu haben pflegen. Darauf ein Spiegel von einer weißen Mousselin-Gardine umgeben. Über dem Spiegel eine farbige Lithografie, die den Erlöser am Kreuz darstellte. Die Kommode ist mit kleinen Porzellansachen, Parfümflaschen, Gesangbuch und Aschenbecher vollgekramt und scheint mit ihren Spiegel und zwei angesteckten Stearinkerzen einen kleinen Hausaltar zu bilden. Über dem Ausziehsofa, das noch nicht gebettet war, saß Karl der 15. zu Pferde, umgeben von Zeitungsausschnitten, die fast alle Polizeibeamte, die Feinde der Magdalenen darstellten. Im Fenster verkümmerten eine Fuchse, ein Geranium und eine Myrte, der stolze Baum der Venus im Armenhaus. Auf dem Nähtisch lag ein Fotografiealbum. Auf dem ersten Blatt war der König zu sehen, auf dem zweiten und dritten Papa und Mama, arme Landleute. Auf dem vierten ein Student, der Verführer. Auf dem fünften das Kind und auf dem sechsten der Bräutigam, ein Handwerksbursche. Das war ihre Geschichte, der meisten so ähnlich. Auf einem Nagel neben dem Herd hing ein elegantes Kleid mit reichen Plissé-Streifen, ein Samtmantel und ein Hut mit Federn. Das war der Balg der Fee, in dem sie ausging, um Jünglinge zu fangen. Und sie selbst, ein hochgewachsenes, 24-jähriges Weib von gewöhnlichem Aussehen. Leichtsinn und Nachtwache hatten ihren Teint dies durchsichtige Weiß verliehen, das die Reichen, die nicht arbeiten, auszuzeichnen pflegt. Ihre Hände aber trugen noch Spuren von den mühsamen Beschäftigungen der Jugend. In einen hübschen Schlafrock gekleidet, das Haar aufgelöst, konnte sie für eine Magdalene gelten. Sie hatte eine verhältnismäßig schamhafte Art, war heiter und höflich und benahm sich manierlich. Die Gesellschaft verteilte sich in Gruppen, setzte die unterbrochenen Gespräche fort und fing neue an. Falk, der jetzt Dichter war und an allem Interesse finden wollte, auch am banalsten, ließ sich in ein sentimentales Gespräch mit Marie ein, was sie sehr liebte, weil es sie ehrte, als Mensch behandelt zu werden. Sie kamen, wie gewöhnlich, auf die Geschichte und die Motive, aus denen sie ihre Laufbahn gewählt hatte. Auf die erste Verführung legte sie nicht viel Gewicht. Das war nicht der Rede wert. Desto schwärzer schilderte sie ihre Zeit als Dienstmädchen. Dieses Sklavenleben unter den Launen und den Zanken einer beschäftigungslosen Frau. Dieses Leben voll Arbeit ohne Ende. Nein, dann lieber die Freiheit. Wenn Sie aber einmal dieses Leben satt haben, dann verheirate ich mich mit Westergren. Und er will Sie haben? Er freut sich auf den Tag. Übrigens mache ich dann selbst einen kleinen Laden auf, mit dem Geld, das ich auf der Sparkasse habe. Aber danach haben schon so viele gefragt. Hast du keine Zigarren? Doch, die habe ich. Hier. Aber darf ich jetzt hiervon sprechen? Er nahm ihr Album und schlug den Studenten auf. Es ist immer ein Student mit weißem Halstuch, die weiße Studentenmütze im Schoß, linkisch aussehend, der Mephisto spielt. Wer ist das? Das war ein netter Kerl. »Der Verführer? Was?« »Ach, still, es war meine Schuld, ebenso wie seine. Und so ist es immer, mein Lieber. Beide haben Schuld.« »Da siehst du, mein Kind, unser Herr hat's genommen, und das war wohl das Beste.« »Nun wollen wir aber von was anderem sprechen. Was ist das für ein Bruder Lustig, den Albert heute Abend mitgebracht hat, der am Herd sitzt, neben dem Langen, der bis an den Schornstein reicht?« Olle, dem die Aufmerksamkeit galt, fühlte sich sehr geschmeichelt und er kräuselte sein gebranntes Haar, das sich nach den vielen Libationen wieder aufrichtete. »Das ist Kommissar Monson«, sagte Lundell. »Pfui, tausend! Ist das ein Pfaff? Ich hätte es an seinen verschmitzten Augen sehen können. Wisst ihr, dass vorige Woche ein Pfaff hier war? Komm, Monson, und lass dich ansehen.« Olle kroch vom Herd herunter, auf dem er mit Überg ganz kategorischen Imperativ durchgehechelt hatte. Er war es so gewohnt, die Aufmerksamkeit der Frauen zu erregen, dass er sich sofort jünger fühlte, und mit einem schlingernden Gang näherte er sich der Schönen, die er bereits mit einem Auge beobachtet und entzückend gefunden hatte. Er drehte seinen Schnurrbart so gut wie möglich und fragte mit gezierter Stimme, während er eine Verbeugung wagte, die er nicht auf der Tanzstunde gelernt hatte. »Finden Sie wirklich, Fräulein, dass ich wie ein Pfaff aussehe? Nein, ich sehe jetzt, dass du einen Schnurrbart hast. Du hast zu saubere Kleider an, um ein Handwerker zu sein. Darf ich deine Hand sehen? Oh, du bist ein Schmied!« Olle war tief verletzt. »Bin ich so hässlich, mein Fräulein?« sagte Olle mit rührender Stimme. Marie sah ihn einen Augenblick an. »Du bist sehr hässlich, aber du siehst nett aus.« »Oh, mein Fräulein, wenn Sie wüssten, wie Sie mein Herz verletzen. Ich habe nie ein Weib gefunden, das mich gern hatte. Ich habe so viele Männer gesehen, die glücklich geworden sind und doch hässlicher als ich waren. Aber die Frau ist ein verfluchtes Rätsel, das niemand lösen kann. Und darum verachte ich sie.« »Das ist gut, Olle«, war eine Stimme vom Schornstein zu hören, wo Übergs Kopf saß. »Es ist gut.« Olle wollte nach dem Heer zurück. Er hatte aber ein Thema berührt, das Marie zu sehr interessierte, als dass sie es unterbrochen hätte. Und er hatte auf einer Saite gespielt, deren Ton sie kannte. Sie setzte sich neben ihn und sie vertieften sich bald in eine weitläufige, ernste Erörterung über Weib und Liebe. Ringelm aber, der den ganzen Abend stiller als gewöhnlich gewesen und auf den sich niemand recht verstand, war schließlich aufgelebt und befand sich jetzt in Falks Nähe in der Sofaecke. Er hatte lange etwas auf dem Herzen gehabt, mit dem er nicht herausrücken konnte. Er nahm sein Bierglas und klopfte auf den Tisch, als wolle er eine Rede halten. Und als seine nächsten Nachbarn ihm lauschten, sprach er mit zitternder und nachlässiger Stimme: »Meine Herren, Sie glauben, ich sei ein Vieh. Ich weiß, Falk, ich weiß, du glaubst, ich bin dumm. Aber ihr sollt sehen, Freunde, hol mich der Teufel, ihr sollt sehen!« Er erhob die Stimme und stieß das Bierglas auf den Tisch, so dass es zersprang, worauf er aufs Sofa zurückfiel und einschlief. Dieser Auftritt, der nicht so ganz ungewöhnlich war, zog sich jedoch Maries Aufmerksamkeit zu. Sie stand auf und unterbrach das Gespräch mit Olle, der obendrein angefangen hatte, die rein abstrakte Seite der Frage zu verlassen. »Nein, Sie, was für ein hübscher Bursche! Wo habt ihr denn den her? Armer Kerl, er ist so schläfrig, ich habe ihn gar nicht gesehen.« Sie legte ihm ein Kissen unter den Kopf und bedeckte ihn mit ihrem Schal. »Welch kleine Hände, so kleine habt ihr nicht, Bauernlimmel. Und was für ein Gesicht, wie unschuldig. Pfui, Albert, hast du ihn verlockt, so viel zu trinken?« Ob es nun Lundell oder ein anderer war, das hatte jetzt wenig zu bedeuten, denn der Mann war betrunken. Sicher aber ist, dass ihn niemand zu verlocken brauchte, denn er wurde von einem beständigen Verlangen verzehrt, eine innere Unruhe zu betäuben, die ihn von seiner Arbeit zu treiben schien. Lundell aber war von den Betrachtungen, die seine schöne Freundin anstellte, nicht beunruhigt worden. Dagegen hatte der zunehmende Rausch seine religiösen Gefühle erregt, die infolge des üppigen Abendessens ziemlich stumpf gewesen waren. Und da der Rausch allgemein zu werden anfing, sah er sich veranlasst, an die Bedeutung des Abends und die Gefühle zu erinnern, die ein Abschied hervorruft. Er erhob sich, füllte sein Bierglas, stützte sich auf die Kommode und verlangte allgemeine Aufmerksamkeit. »Meine Herren«, er erinnerte sich an Magdalenas Anwesenheit, »und Damen, wir haben heute Abend gegessen und getrunken, und zwar, um zum Thema zu kommen, in einer Absicht, die, wenn man vom Materiellen absieht, dass nur der niedrige, sinnliche, tierische Bestandteil unseres Wesens ist, das in einem Augenblick wie dieser ist, wo sich die Stunde des Abschieds naht. Wir sehen hier ein betrügendes Beispiel des Lasters, das wir Trunksucht nennen. Es erregt wahrhaftig das religiöse Gefühl, wenn man nach einem Abend, den man im Freundeskreis zugebracht, sich veranlasst sieht, ein Glas auf den auszubringen, der ein besonderes Talent gezeigt. Ich meine, Selene, man sollte doch denken, dass die Selbstachtung sich bis zu einem gewissen Grad geltend macht. Ein solches Beispiel, behaupte ich, hat sich hier in höherer Potenz zu erkennen gegeben, und darum erinnere ich mich der schönen Worte, die mir immer in den Ohren klingen werden, solange ich denken kann. Und ich bin überzeugt, dass wir alle sie im Gedächtnis haben, wenn auch der Ort nicht sehr geeignet dafür sein mag. Dieser junge Mensch, der dem Laster zum Opfer gefallen ist, das wir Trunksucht nennen wollen, hat sich leider in unsere Gesellschaft eingeschlichen und, um mich kurz zu fassen, ein traurigeres Resultat gezeitigt, als man hatte erwarten können. Gesundheit, edler Freund Selen, ich wünsche dir all das Glück, das dein edles Herz verdient. Und Gesundheit, Olle Montanus. Falk ist auch ein edler Mann, der sich wohl mehr zur Geltung bringen wird, wenn sein religiöses Gefühl die Festigkeit erreicht hat, die seinen Charakter verbirgt. Von Überg will ich nicht sprechen, denn der hat jetzt endlich einen Entschluss gefasst und wir wünschen ihm alles Glück auf der Laufbahn, die er so schön begonnen hat, der philosophischen. Das ist eine schwere Laufbahn und ich sage wie ein Psalmist, wer kann uns das sagen? Indessen haben wir allen Grund, für unsere Zukunft das Beste zu hoffen. Und ich glaube, wir können immer darauf zählen, solange unser Gefühl edel ist und unser Herz nicht nach schnödem Gewinn trachtet. Denn, meine Herren, ein Mensch ohne Religion ist ein Vieh. Ich fordere darum die Herren sämtlich auf, ihr Glas zu erheben und es auf alles Edle, Schöne und Herrliche, dem wir nachstreben, zu leeren. Gesundheit, meine Herren! Das religiöse Gefühl begann jetzt Lundell so sehr zu überwältigen, dass es die Gesellschaft fürs Beste hielt, an Aufbruch zu denken. Das Rollo war bereits geraume Zeit vom Tageslicht beleuchtet worden und die Landschaft mit der Ritterburg und der Jungfrau strahlte im ersten Glanz der Morgensonne. Als es aufgezogen wurde, fiel der Tag voll ins Zimmer hinein und beleuchtete den Teil des Personals, der sich in der Nähe befand. Wie Leichen sahen sie aus. Überg, der auf dem Herd schlief, die Hände ums Bierglas gefaltet, fing mit seinem Gesicht den roten Schein der Stearinkerzen auf und machte einen vortrefflichen Effekt. Olle aber brachte Toaste aufs Weib aus, auf den Frühling, auf die Sonne, aufs Universum, wobei er das Fenster öffnen musste, um seinen Gefühlen Luft zu machen. Die Schlafenden wurden aufgerüttelt, man nahm Abschied und die ganze Gesellschaft wanderte durch den Torweg hinaus. Als sie in die Gasse kamen, drehte sich Falk um. Da lag Magdalena im offenen Fenster. Die Sonne beschien ihr weißes Gesicht und ihr langes, schwarzes Haar, das von der Sonne dunkelrot gefärbt wurde, troff am Hals vorbei und sah aus, als stürze es sich in mehreren Bächen auf die Straße hinab. Und über ihrem Kopf hing das Schwert und das Beil und die beiden Gesichter, die grinsten. In einem Apfelbaum aber auf der anderen Seite saß ein schwarz und weißer Fliegenschnepper und sang seine milzsüchtige Strophe, die seine Freude ausdrückt, dass die Nacht vorbei ist. Ende von Abschnitt 11.